Es ist 16 Uhr. Radio Neandertal. Die Nachrichten. Mit Lars Kosmeck, guten Tag. Ungeimpfte in NRW müssen sich ab morgen auf strengere Regeln einstellen. Thüringen verlegt Patienten in andere Bundesländer und das Wetter bewirkt etwas Regen, 8 Grad. Die Corona-Regeln in NRW werden ab morgen für Ungeimpfte deutlich verschärft. Sie werden in weiten Teilen vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Das hat NRW-Gesundheitsminister Laumann in Düsseldorf gesagt. Mehr dazu aus dem Landtagsstudio von Klaas Büker. Im gesamten Freizeitbereich gilt ab morgen 2G. Das heißt, nur noch Geimpfte und Genesene können zum Beispiel Restaurants, Weihnachtsmärkte, Kinos oder Tierparks besuchen. In Bars, Discos und bei Karnevalsveranstaltungen gilt sogar 2G+. Da ist zusätzlich noch ein negativer Corona-Test erforderlich. Ausnahmen gibt es beim Friseur, bei Trauungen und Beerdigungen. Dort dürfen auch Ungeimpfte hin, sofern sie einen negativen Corona-Test vorlegen können. Die 3G-Regel gilt außerdem auf der Arbeit. Für NRW-Gesundheitsminister Laumann sind die scharfen Regeln absolut gerechtfertigt. Die Lage in den Krankenhäusern sei ernst. Man habe es mit einer Pandemie der Ungeimpften zu tun. In Thüringen gerät die Corona-Lage zunehmend außer Kontrolle. In den kommenden Tagen müssen laut Gesundheitsministerin Werner Patienten in andere Bundesländer verlegt werden. Aktuell ist etwas mehr als jedes dritte Intensivbett in Thüringen mit einem Covid-Patienten belegt. Die Hospitalisierungsrate liegt mit 18,3 bundesweit mit Abstand am höchsten. Die Landesregierung in Erfurt hat jetzt mit Lockdown-Maßnahmen reagiert. Clubs, Bars und Diskotheken werden geschlossen und Weihnachtsmärkte verboten. In der Gastronomie wird eine Sperrstunde um 22 Uhr eingeführt. Wegen der steigenden Corona-Zahlen nimmt die Debatte über eine allgemeine Impfpflicht immer mehr an Fahrt auf. NRW-Ministerpräsident Wüst nannte die Diskussion sehr nachvollziehbar. Er glaube, die Politik habe die Aufgabe, diese Debatte zu führen. Thomas Brock berichtet aus Berlin. Es war lange ein Tabu bei den Corona-Maßnahmen. Inzwischen wird ganz offen über eine Impfpflicht für alle diskutiert. Die würde zwar aktuell kaum helfen, um die vierte Welle zu brechen, könnte aber zumindest eine fünfte oder sechste verhindern. Die meisten Experten halten eine Impfpflicht auch für verfassungskonform. Es gehe schließlich darum, Leben zu schützen. Baden-Württembergs Regierungschef Kretschmann sieht sogar eine Chance, so den Konflikt zwischen Impfbefürwortern und Gegnern zu entschärfen. Wenn der Staat das an sich ziehe, würden Nachbarn vielleicht nicht mehr aufeinander losgehen. Die USA zapfen wegen rasant gestiegener Energiepreise ihre strategische Ölreserve an. US-Präsident Biden habe die Freigabe von 50 Millionen Barrel Öl angeordnet, teilte das Weiße Haus mit. Es handele sich um eine abgestimmte Aktion mit Ländern wie China, Indien, Japan, Südkorea und Großbritannien. Biden steht wegen der hohen Inflation und sinkender Zustimmungswerte in der Bevölkerung unter Druck. Mit der Aktion will Biden nun die Energiepreise senken. Und jetzt die Nachrichten für den Kreis Mettmann. Vom Niederbergischen bis zum Rhein. Mit Thomas Bertram, guten Tag. Der Kreis Mettmann baut sein Impfnetz weiter aus. Auch in Hahn wird es eine dezentrale Impfstelle geben. Laut Bürgermeisterin Bettina Warnecke wird diese in der Landesfinanzschule öffnen. Voraussichtlich ab dem 6. Dezember sollen dort an 2 bis 3 Tagen in der Woche Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten werden. In Ratingen gilt in allen Gebäuden der Stadtverwaltung ab sofort und generell die 3G-Regel. Das hat eine Sprecherin heute Mittag angekündigt. Das heißt, auch Besucher müssen entweder genesen, geimpft oder getestet sein und dies nachweisen können. Dabei reicht ein Antigen-Schnelltest. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein. Weiter geht's mit dem Wetter hier bei Radio Neandertal. Heute ziemlich neblig, aber wenigstens überwiegend trocken. Ne? Man nimmt ja, was man kriegen kann. In der Nacht auch überwiegend trocken bei Tiefstwerten um 2 Grad und morgen dann auch wieder viele Wolken bei maximal 7 Grad. Im Moment haben wir 4 Grad im Mettmann am Jubiläumsplatz und 5 Grad in Köln. Radio Neandertal, Stau-Update. In Erkrath ist die Neanderstraße Richtung Düsseldorf gesperrt. Da hat es einen Unfall gegeben. Dann kommen die Autobahnen, die A3 Köln-Oberhausen, zwischen Leverkusen-Opladen und dem Dreiklangenfeld. 1 Kilometer, da braucht ihr 5 Minuten länger. Dann die 46 Düsseldorf-Wuppertal zwischen Hahn-West und Hahn-Ost. 1 Kilometer, 5 Minuten plus. Und die 57 Köln-Krefeld zwischen Bovard und Krefeld-Oppum. 2 Kilometer und 5 Minuten plus. Gute und sichere Fahrt. Radio Neandertal am Nachmittag. Ach, guck mal, der Jürgen hat mir aufgeschickt, was sein schönstes Weihnachtsgeschenk war. Und das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Das Weihnachtsgeschenk kam ein wenig vor Weihnachten zu uns. Und zwar am 17.12.2019 ist unser Sohn geboren worden. Das war mein schönstes Weihnachtsgeschenk, definitiv. Ach, wie schön die Nachricht. Ne? Grüß den Kleinen mal bitte ganz lieb von mir und deine liebe Frau natürlich auch. Ich bin die Fischer Michi, mach mal weiter. Hallo Kreis Mettmann. sorpresa y la alumbras. Y esos ojitos me miran a mí. Saciar tu avaricia con tantas caricias. Tus labios malditos me hablan a mí. Tu cuerpo en mis sábanas, le he prendido fuego a mi cama. Vuelve que te necesito. Quédate aquí otro poquito, poquito, poquito. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Siento tu llama, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo prendo fácil si es por ti. Por ti, por ti. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Caigo en tu llama, mamá, mamá, mamá. Dame tu fuego que no puedo resistir. Que no, que no, que no, que no. Yo quiero bailar así, así pegaditos para decirte todo al oído porque te quiero sentir. Daniel, Dani, yo. Yeah. Déjame un beso que me dure hasta el lunes. Déjame emborracharme con tu perfume. Nos alejamos pero el tiempo nos une. Que no queremos en eso se resume. Y tú eres mía, mía nada más. Se lo digo todo el día. Que ya no hay más mujeres como ella. Que parecen estrellas. Poquita ropa cuando hace calor. Le gusta tomar cuando sale el sol. Que no daría yo por tocar tu piel. Que no daría por ser tu bronceador. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Siento tu llama, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo prendo fácil si es por ti. No puedo resistir. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Caigo en tu llama, mamá, mamá, mamá. Dame tu fuego que no puedo resistir. No, no, no, no, no. Yo quiero bailar así, así pegaditos para decirte todo al oído. Porque yo te quiero sentir. Te quiero sentir. Yo quiero bailar así, así pegaditos para decirte todo al oído. Porque yo te quiero sentir. Hasta la mañana, na, na, na, Mañana von Álvaro Soler. Für euch im Kreis Mettmann, hier bei Radio Neandertal. Der Geldregen. Eure Chance auf 50.000 Euro. Und in dieser Runde sind garantiert mindestens 20.000 Euro drin. Also schnappt euch die und bewerbt euch unter der landesweiten Telefonnummer 01379 36 5000. Ihr wisst ja, das kostet 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Mit dem Handy kann es teurer werden. Mitmachen dürft ihr nur, wenn ihr volljährig seid. Und alle Infos zum Geldregen gibt's auf radioneandertal.de. Also mindestens 20.000 Euro ohne Blitz jetzt in dieser Runde. 01379 36 5000. How can someone be my poison and my remedy? You're in my blood, in my heart, you stay. I know I'll never find a way. No, no matter what I say. No matter what I do, it's only you I can't escape now. You got your footprints on me, from my head to my toes. All your marks on my chest leave a glimmer of hope. No, I don't know, yeah. I feel it in my head and my footprints on me, from my head to my toes. All your marks on my chest leave a glimmer of hope. No, I you leave your footprints on me until my love is cold. Can't seem to let go of everything you do to me. Even though it hurts, it still feels so new to me. In my blood, in my heart, you stay. I know I'll never find a way. No, no matter what I say. No matter what I do, it's only you I can't escape now. You got your footprints on me. My head to my toes, all your marks on my chest leave a glimmer of hope. No, I don't know, yeah. I feel it in my head and my footprints on me, from my head to my toes. All your marks on my chest leave a glimmer of hope. No, I you leave your footprints on me until my love is cold. On me, from my head to my toes, all your marks on my chest leave a glimmer of hope. No, I don't know. I feel it in my head. Liebe Karin hat einen Blitzer hier bei Radio Neandertal gemeldet. Und zwar stehen sie und blitzen auf der Kaiserswerther Straße Richtung Ratingen. Danke, Karin, fürs Melden. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying herb, this weeping shore? What we've done. What about all the peace that you pledged your only son? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? We'll be right back. Radio Neandertal ist hier über 4 Monate nach dem schlimmen Unwetter. Aktion Lichtblicke. Unwetter in NRW. Und bis jetzt sind schon über 12 Millionen Euro zusammengekommen bei der Hochwasserhilfe unserer Aktion Lichtblicke. Ihr wisst ja, das Geld bekommen wirklich nur Familien mit Kindern aus Nordrhein-Westfalen, die das Wasser sehr schlimm erwischt hat. Wir helfen schnell und unbürokratisch und wir zahlen auch jeden Tag Geld aus. Und ihr könnt natürlich gerne weiter Geld an die Unwetterhilfe von Lichtblicke spenden. Infos dazu auf radioneandertal.de. I really need you. Love right now, I'm fading fast, not gonna last. I'm really stupid, I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad, don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more, just a little? It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. Will you love me? Will you love me till the end? Will you love me? Oh yeah, it makes me king again. When I find myself in the middle. It's gonna be okay. Ich habe euch ja gerade hier bei Radio Neandertal gefragt, was euer schönstes oder auch euer schlimmstes Weihnachtsgeschenk war. Und Beate aus Hahn hat geschrieben, mein schlimmstes Geschenk war ein Bügeleisen. Beate, wenn es von deinem Mann war, Scheidungsgrund, schreib mir einfach, wenn du einen guten Anwalt brauchst, wir machen einen Aufruf hier bei Radio Neandertal, das verspreche ich dir. Und ihr alle wisst, dass das Spaß war. Und ich weiß, dass die Beate sehr, sehr glücklich verheiratet ist. Electricity set free. Entdecken Sie die Jeep 4xe Plug-in-Hybrid-Modelle inklusive Jeepway-Vorteilsprogramm mit 4 Jahre Jeep-Garantie, 2 Jahre Wartungspaket und Umweltbonus. Auch für viele sofort verfügbare Neufahrzeuge. Details beim teilnehmenden Jeep-Partner. Jetzt Jeep-Probe fahren. Bei Autozentrum P&A GmbH in Heiligenhaus. Mach auf. Oh, schon fertig mit Fensterputzen? Ingrid, lass mich rein, bitte. Oh nein. Sag nicht, du hast Höhenangst. Alter, das Gebäude ist aber auch echt hoch. Wir sind im 1. Stock. Egal, lass mich rein. Ach Gottchen. Finden Sie die passenden Mitarbeiter auf Indeed.com. Flexible Preisgestaltung für volle Kontrolle über Ihr Recruiting-Budget. Indeed.com.

to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. Back his heart on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. My love is vengeance that's never free. Discover in Neandertal. Es ist Dienstag, 16:30 und jetzt kommt Thomas Bertram mit den Nachrichten. Einen schönen guten Tag. Radio Neandertal, die Nachrichten in 100 Sekunden. Die Corona-Regeln in Nordrhein-Westfalen werden morgen deutlich verschärft. Ungeimpften werden von weiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen, sagte Gesundheitsminister Laumann. Beim Friseur, bei Trauungen und Beerdigungen soll aber weiter ein negativer Corona-Test reichen. Rechtswissenschaftler halten eine allgemeine Corona-Impfpflicht für durchsetzbar. Mit ihr werde schließlich das Leben anderer Menschen geschützt, sagte Staatsrechtler Battis von der Berliner Humboldt-Uni der Neuen Osnabrücker Zeitung. NRW-Ministerpräsident Wüst ist dazu bereit, über eine generelle Corona-Impfpflicht zu sprechen. In die Debatte müsse auch der Ethikrat einbezogen werden, sagte Wüst. Die Forderung nach der Impfpflicht sei aber sehr nachvollziehbar. Der Kreis Mettmann baut sein Impfnetz weiter aus. Auch in Hahn wird es eine dezentrale Impfstelle geben. Das hat Bürgermeisterin Bettina Warnecke mitgeteilt. Demnach wird die Impfstelle in der Landesfinanzschule öffnen. Im Foyer werden unter anderem zwei Ärzte an 2 bis 3 Tagen in der Woche vor Ort sein. Es werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten. Die dezentrale Impfstelle soll voraussichtlich in der Woche ab dem 6. Dezember an den Start gehen. Parallel dazu gibt es neben den zentralen Impfstellen auch weiter mobile Impftermine. Und die Übersicht dieser Termine gibt es in den Nachrichten auf radio-neandertal.de. Die Politiker in Monheim werden sich in dieser Woche mit dem Sperrmüll im Stadtgebiet befassen. Die SPD sieht Verbesserungsbedarf und fordert ein Gutachten. Das bisherige System funktioniere nicht gut, sagt sie. In den dicht besiedelten Bezirken Monheims wird der Sperrmüll bisher zu regelmäßigen Terminen abgeholt. Zum Unmut von Anwohnern werde aber immer häufiger auch abseits dieser Termine Sperrmüll rausgestellt, sagt die SPD. Diese Sperrmüllhaufen wachsen oft unkontrolliert, weil immer mehr dazugestellt wird. Teilweise sei auch schon Mülltourismus zu beobachten. Ein Expertengutachten solle Möglichkeiten aufzeigen, wie die Stadt bereits vor der Entstehung von Müllkippen agieren kann. Das waren die Nachrichten mit Thomas Bertram. Dann geht's weiter mit dem Wetter hier bei Radio Neandertal. Heute überwiegend trocken, in der Nacht auch bei Tiefstwerten um 2 Grad. Und morgen auch wieder ziemlich grau, aber überwiegend trocken. Das Ganze bei maximal 7 Grad. Im Moment haben wir 4 Grad in Ratingen am Marktplatz und 4 Grad in Essen. Radio Neandertal, Stau-Update. Stau in Ratingen auf der Brachterstraße Richtung Homberg, in Erkrath im Kreuzungsbereich Bismarckstraße, Bahnstraße und in Langenfeld auf der Berghausener Straße Richtung A59. Dann die Autobahnen, die A46 Düsseldorf-Wuppertalen zwischen Bersten und dem Dreieck Düsseldorf-Süd, 2 Kilometer. Da braucht ihr 5 Minuten länger. Dahinter nochmal zwischen Hahn-West und Hahn-Ost, 1 Kilometer, 5 Minuten plus. Und nochmal zwischen dem Sonnenbrunner Kreuz und Katernberg, 3 Kilometer, 10 Minuten dazu. Die 52 Düsseldorf-Essen zwischen Essen-Süd und dem Dreieck Essen-Ost, 3 Kilometer, 10 Minuten plus. Und es wird auch noch geblitzt auf der Kaiserswerther Straße Richtung Ratingen. Gute und sichere Fahrt. Radio Neandertal am Nachmittag. Mit der Fischer-Michi. Hallo, Kreis Mettmann. About me now and who I could have been, and then I picture all the perfect that we lived, till I cut the strings on your tiny violin. My mind's got a mind of its own right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. Stay or should I go? You held my hand when I had nothing left to hold, and now I'm on a roll. Oh, oh, oh, oh. My mind's got a mind of its own right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby.

so high, climb mountains to the sky, like nothing's in my way. I'll do whatever, I just need your beautiful loving. Something's in the air tonight, little bit of paradise. I'm just gonna roll the dice, look here goes nothing. All these feelings in my mind, I could fall or I could fly. I'm just gonna roll the dice, look here goes nothing. Dienstagnachmittag und ihr hört Radio Neandertal. Der Geldregen. Eure Chance auf 50.000 Euro. Ja, gleich 20 vor 5 schon wieder. Das heißt, bald ist wieder Feierabend. Also schalten wir schnell wieder rüber zu Thomas Wagner in unserem landesweiten Geldregenstudio. Ja, Magdalena hat auch schon Feierabend und ist gerade mit den beiden Hunden und dem Mann spazieren, ne? Ja, genau. Und das bei dem Öselswetter da draußen? Ja, aber mit den Hunden musste man ja rausgehen und ja, es macht ja trotzdem Spaß. Ja, die Hunde, klar, das muss ja dann gemacht werden und es kann aber auch gemütlich sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Also frische Luft schnappen, das tut immer gut. Ich hoffe, der Geldregen tut dir jetzt auch genauso gut. Ja, das hoffe ich auch. Was würdest du mit einem möglichen Gewinn aus dem Geldregen denn so anstellen? Wir brauchen einige Sachen im Haus. Da könnte man sich ein paar Wünsche mit erfüllen. Okay, zum Beispiel. Neue Möbel. Das kann man ja immer gut gebrauchen. Ja klar, das geht ja eigentlich immer, ne? Irgendwie. Ja. Dann wollen wir doch jetzt mal was dafür tun, dass ihr euch zu Hause ein bisschen verschönern könnt. Ja, okay. 800 Euro. Weiter. 1.500 Euro. Weiter. 2.700 Euro. Weiter. 5.000 Euro. Weiter. 7.000 Euro. Weiter. 15.000 Euro. Weiter. 22.000 Euro. Stopp, stopp. Liebe Magdalena. Ja. Ich glaube, diese Gassi-Runde gerade wirst du dein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen. Das glaube ich auch, ja. Super, ich freue mich riesig. Du hast 22.000 Euro gewonnen. Ja, super, vielen lieben Dank. Ich freue mich, super. Was macht dein Mann gerade, was machen die Hunde gerade? Mein Mann, der freut sich riesig. Und mein Hund auch. Also ich glaube, jetzt könnt ihr wirklich feiern heute Abend. Definitiv gehen wir heute feiern. Also sowas von. Jetzt haben wir noch zwei Runden für heute. Und in denen garantieren wir euch auf jeden Fall mindestens 5.000 Euro. 01379 36 5.000. Für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Mobil ist es deutlich teurer. Teilnahme ab 18. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen bei uns und auf unserer Homepage. 5.000 Euro. Garantiert. Glückwunsch Magdalena. Und der liebe Stefan hat uns noch einen Blitzer gemeldet. In Ratingen auf der Süd-Dakota-Brücke. Richtung Innenstadt. Danke, Stefan. Oft sind Anfang und Ende der gleiche Punkt. Seit der Geburt dasselbe Blut, das durch die Adern pumpt. Wir fangen jedes Jahr zur gleichen Zeit an zu frieren. Wir pusten Ringe in die Luft, bis der Rauch verweht. Halten uns fest, wenn die Erde Pirouetten schlägt. Und wir drehen uns mit, wenn

So klingt Ihre Komfortzone. Und so. Zwei Antriebe, ein Ziel. Komfort. Die neue C-Klasse, jetzt als Plug-in-Hybrid. Mit über 100 Kilometer elektrischer Reichweite nach WLTP. Ab sofort bei Ihrem Mercedes-Benz-Partner. Das Warten hat sich gelohnt. Endlich wieder Black Week bei Hardegg. Jetzt bis zum 29. November 7,7% Rabatt auf wirklich alles. Mit zusätzlich stark reduzierten Black Deal-Angeboten. Mehr bei Hardegg und auf hardegg.de. Woanders kaufen lohnt sich nicht. Sie wechseln ausgebrannte Glühbirnen, schmutzige Socken und manche wechseln regelmäßig den Partner. Aber Ihre viel zu teure Autoversicherung, die viel zu wenig leistet, die wechseln Sie nicht? Dabei geht das so einfach und günstiger. Jetzt mit Ihrer Autoversicherung zur WGV wechseln und bis zu 850 Euro sparen. WGV-Versicherung, die mit dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Woche bei Tchibo. Wow. Weihnachten. Wir freuen uns drauf. Mit strahlend schönem Schmuck und Highlights für festliche Tafeln. Wir freuen uns auf Sie. Tchibo. Europa kickt hier. Alle Topspiele der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League. Live auf RTL Plus. Am Donnerstag mit Bayer Leverkusen gegen Celtic Glasgow. Ab 17.30 Uhr live. Für nur 4,99 Euro im Monat. Europapokal auf RTL Plus. Bereit für das Urlaubsschnäppchen des Jahres? Buchen Sie zu AIDA Black Week Ihren Traumurlaub. Zum Beispiel 7 Tage Kanaren schon ab 399 Euro. Alle Infos im Reisebüro und auf aida.de. I take pride in the word, ich bin ein. Großes zu sagen, aber Hals- und Stimmbeschwerden? Vertrau Isler, der Halspastille aus der Apotheke. Isler, aus Liebe zu Hals und Stimme. Annikas allererste Amazon-Bestellung wurde kostenlos geliefert. Sie musste sich also keine Gedanken um die Versandkosten für Mamas Wollpantoffeln machen. Und für Papas Wollpulli. Wow. Und da wäre ja noch die Wollhaube für ihr Schaf. Amazon.de. Gratislieferung für deine erste Bestellung. Jetzt einkaufen. Weitere Informationen zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf amazon.de. Black war gestern. Pink ist das neue günstig. Kodi feiert Pink Week mit unschlagbaren Angeboten. Zum Beispiel Swirl Staubsaugerbeutel, der Viererpack, nur 5 Euro. Oder Glühbirnen schon ab 1 Euro. Jetzt bei Kodi, solange der Vorrat reicht. Kodi, der Haushaltsdiscounter. Die Apollo Black Weeks. Bis zu 50% auf Sonnenbrillen. Nur bis 5. Dezember bei Apollo und auf apollo.de. Sie wollen nicht erst am Black Friday sparen? Dann nichts wie los zum Magenta Thursday bei der Telekom. Entdecken Sie von Mittwoch bis Montag Top-Smartphones und jede Menge Aktionsangebote zu Top-Preisen. Schon ab Mittwoch bei der Telekom. Kick macht deine Weihnachtszeit schöner. Mit festlicher Beleuchtung. Zum Beispiel Lichterketten für je nur 2,99 Euro. Hol dir jetzt zauberhafte Inspirationen für ein stimmungsvolles Zuhause. Nur solange der Vorrat reicht. Kick, der Preis spricht für sich. Jetzt einfach zu AXA abbiegen und Willkommensrabatt sichern. Wechseln auch Sie zu den Kfz-Versicherungen mit ausgezeichnetem Service und Top-Preisen. Starten Sie jetzt durch bei Ihrem persönlichen Betreuer oder auf axa.de. Diese Woche bei Tchibo. Wow. Weihnachten. Wir freuen uns drauf. Mit strahlend schönem Schmuck und Highlights für festliche Tafeln. Wir freuen uns auf Sie. Deutschland 2021. Wir sagen Ja zu mehr Klimaschutz. Und gemeinsam Ja zum Shell-CO2-Ausgleich. Machen Sie doch auch mit. Tanken und CO2-Ausgleichen. Jetzt an fast allen Shell-Stationen. Deutschland hat die Energie zur Wende. Und wir sind mit dabei. Mehr Infos auf shell.de/ausgleichen.